Eltern ja. Elternzeit nennen sie es auch. Aber Zeit, die genau, man genauso wenig Verfügung hat über seine Lebensumstände. Ne? Also wenn ich praktisch auf Malle irgendwie abhänge, dann kann ich praktisch irgendwie niemals wirklich, also wirklich direkt und bewusst auf meine Umgebung einwirken. Also ich tue es meistens unbewusst, indem ich halt, wie auch immer, dort die Landschaft mitbestimme und mich natürlich irgendwie den Angeboten ergebe, die am billigsten sind, die auch dann gewisse Resultate für die Geografie dort haben oder was auch immer. Aber ich habe auch eben in meiner Freizeit keine Verfügungsgewalt oder so. Ne? Ich kann auf dem Balkon Urlaub machen, was dann die Krauts gerne machen ab und zu, also oder die deutsche Ideologie gerne vorschlägt, weil bis so ins Ausland fahren, daheim ist es am schönsten, aber ich kann natürlich auch nicht auf dem Rasen kicken, der unterhalb von meinem Balkon ist, also um es irgendwie jetzt mal wieder so auf so eine Ebene zu bringen. Und du kannst dir auf Dauer nicht die Birne wegsaufen, wenn du dann nicht fliegst. Bitte? Das stimmt auch, ja. Also man kann sich auf Dauer eben auch nicht die Birne wegsaufen oder die Birne wegkiffen oder sowas. Auch doch. Weil wenn ich total schade, wenn ich es mir richtig überlege. Doch, beim Kiffen kann man ganz gut arbeiten. Ja. So, das war erstmal der Regner ist nach der Harald. Regner ist in der Langeweile auch auf jeden Fall. Welcher Harald? Der Andreas und dann der Hans dran. Ach, ich heiße auch Andreas. Gut. Ich dachte, ich hätte meinen Namen vergessen. Und, Du sollst weniger trinken. Hey, es war ein Scherz, Entschuldigung. Nein, das ist okay. sag ich mir auch immer. Aber, ich denke, sehr schön fand ich jetzt das Beispiel ein Bild werden oder ein Bild selbst nachmachen. Und ich denke, wenn du das Beispiel nimmst, sagen wir von den Leuten, ich habe das noch erlebt, bis Anfang der 70er Jahre, wo die Leute ihre Karnickelstähle hatten, und also in der Kleinstadt, ja, ihre Hühner und all so ein Kram. Die Hühner hast du viel billiger was weiß ich, für ein paar Mark hast du einen scheiß Suppenhuhn irgendwo in der Tiefkühltruhe kaufen können. Ja. Es hat überhaupt keinen, in dem Sinn keinen sachlichen Zwang gegeben, jetzt um die niedrigen Löhne zu kompensieren. Wir müssen jetzt unsere Gärten haben, wir müssen unsere Kleintierzucht haben. Aber für die Leute war das wichtig. Hatte ich immer so das Gefühl, es ist einfach wichtig, weil wir müssen es machen. Ja? Wir machen jetzt auch unsere, und zwar nicht, weil es ökonomisch irgendwie noch irgendeinen Sinn erfüllen würde, ja? Sondern weil es für sie tatsächlich einen Sinn erfüllt, der jenseits von der unmittelbaren Produktion, ja? Der nämlich davon abgelöst ist. Wir machen sowas. Ja, wir kleine Arschlöcher, oder wir die kleinen Leute, wir haben halt auch unser Kleinvieh, ja, wir haben unsere Hausschlachtungen, und dann irgendwann haben die Kinder das Zeug nicht mal gegessen, was auch nicht so toll schmeckt. Und das kam bei denen überhaupt nicht vor, dass man sich irgendwie anders bewegen könnte. Ja? Und das ist auch nicht eine Erfüllung von Langeweile. Wahrscheinlich haben sie irgendwo Langeweile gehabt. Aber es geht immer, ich habe ein Bild erfüllt. Und dieses Bild, solange ich dieses Bild erfüllt habe, muss ich keine Angst haben. Ja? Das ist so, hier geht es mir nicht unbedingt gut, aber mir geht es auch nicht schlecht. Ja? Also ich muss keine Angst haben, ich muss keine Panik kriegen, ja? Dass sich jetzt irgendwas verändert. Und wenn die denen gesagt hat, mach das nicht mehr, dann hätten sie die Panik gekriegt. Ja? Dann wären sie ausgerastet. Aber damit wären wir ja eigentlich genau an dem Punkt mit dem, was du beschreibst, sozusagen wie reaktionär irgendwann irgendwie genau dieses klassische Arbeitermilieu werden musste.